der Mark auf jedem, was ist er auf jedem? Okay, kurze Info zu diesem Song, ist von Pablo Haso. Der ist in Spanien für 3,5 Jahre Knast verurteilt worden, wegen Verunglimpfung der Monarchie und Verherrlichung von Terrorismus. Er hat hier, wie ich höre, auch alte Widerstandslieder gesungen, beziehungsweise hat den Kampf gegen den Franco-Faschismus musikalisch dargestellt. Und das passiert halt auch öfter in Spanien und da werden wir dazu noch in dem Redebeitrag was sagen. Aber nur, dass ihr jetzt ein bisschen wisst, woher der Song kommt. Dieser Mensch ist ein Rapper, der hat 3,5 Jahre dafür gekriegt, dafür, dass er musikalisch das widerspiegelt, was in Spanien und im Franco-Faschismus passiert ist. Jetzt gebe ich mal an unsere Genossin, die unseren Redebeitrag hält. Freiheit für die katalanischen politischen Gefangenen. Freedom for Catalonia. Self-determination is a right, not a crime. Freiheit für alle politischen Gefangenen weltweit. Seit 2. Oktober 2017 sind 9 Menschen der katalanischen Regionalregierung und zivilgesellschaftlicher Organisationen wegen der Durchführung und Unterstützung eines Volksentscheides über das Selbstbestimmungsrecht der katalanischen Bevölkerung in Untersuchungshaft. Erst jetzt, nach 17 Monaten Untersuchungshaft, sollen die Gerichtsprozesse beginnen. Wahlen und Volksabstimmungen sind die Grundlage jeder echten Demokratie. Ihre Unterdrückung, Missachtung und staatliche Verfolgung sind deutliche Zeichen eines großen Mangels an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im spanischen Staat. Der Europäische Gerichtshof hat in den letzten vergangenen Jahren mehrmals ergebnislos die spanische Regierung und Justiz zur Beseitigung dieser Mängel aufgefordert und ihre Unvereinbarkeit mit europäischem Recht und grundlegenden Menschenrechten zum Ausdruck gebracht. Die Nachfolgeparteien und Organisationen der Franco-Diktatur, rechtsextreme, offenfaschistische Organisationen und ultranationalistische Parteien haben seit dem Tode Francos ungebrochen entscheidenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Legislative, Judikative und Exekutive im spanischen Staat. Der spanische Staat erfüllt somit nicht die Kriterien für eine wirkliche europäische Demokratie, die ihren Namen wert ist. Deshalb fordern wir die Vertreterinnen der EU, der deutschen Regierung, alle demokratischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen auf sie öffentlich für die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen in Katalonien, Baskenland und anderen Landesteilen im spanischen Staat einzusetzen. Das Selbstbestimmungsrecht der katalanischen Bevölkerung im Rahmen des UN-Völkerrechts anzuerkennen. Wirksame Schritte für eine Reform der EU hin zu einer wirklichen basisdemokratischen, friedlichen und militärwaffenfreien und ökologischen europäischen solidarischen Gemeinschaft zu unternehmen. Menschliche, politische und wirtschaftliche Verantwortung für die durch Kriege, soziale Ungerechtigkeit und von den großen globalen Industrieunternehmen und Industrienationen verursachten Katastrophen zu übernehmen und den Menschen, die deshalb aus ihren Heimatländern fliehen, in ganz Europa Schutz zu gewähren und die Fluchtursachen hier und in den Herkunftsländern abzuschaffen. Der Tod im Mittelmeer, in nordafrikanischen Flüchtlingslagern oder die Kasernierung in europäischen Lagern dürfen keine Alternative mehr sein. Die politischen Gefangenen in Europa und allen Ländern auf diesem Planeten sind das Resultat des gerechten Kampfes der Menschen weltweit für ein Leben in Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie. Damit ist es unsere Aufgabe und Verantwortung, praktische Solidarität mit ihnen zu zeigen. Die Ursache für die Existenz von politischen Gefangenen, Flüchtlingsströmen, Klimakatastrophen, Kämpfe gegen den Abbau sozialer und demokratischer Rechte ist der neoliberale, globalisierte Kapitalismus, der die Absicherung seines ungehinderten Zugangs zu Rohstoffen, Absatzmärkten, Niedriglohnsektoren mit abgestuften politischen, wirtschaftlichen und militärischen Repressionen versucht durchzusetzen. Die Ursache und ihre Folgen abschaffen heißt auch Kapitalismus abschaffen. Dazu brauchen wir eine globale, internationalistische Bewegung, die sich frei macht von bürgerlich-parlamentarischen und realpolitischen Illusionen, von der Reformierbarkeit eines nicht mehr reformierbaren politisch erstarrten und ökonomischen Krisen- und Katastrophensystems. Darum kämpfen wir für ein freies, solidarisches und gutes Leben ohne Kapitalismus für alle Menschen weltweit. Für ein solidarisches Europa für alle von allen. Dankeschön. Ja, sie hat das Stichwort eben genannt, eine internationalistische Bewegung. Deswegen unterstützen wir auch heute am Tag des politischen Gefangenen als internationaler Abend diese Kundgebung hier. Und über alle Unterschiede hinweg, ich finde es gut, dass es heute so einen Ausdruck hat, weil er wirklich hier internationalistisch ist. Und so müssen wir weiter fortfahren, auch in Zukunft, über die Unterschiede hinweg, ob Palästina, Baskenland, Katalonien, Kurdistan. Ja, das ist unsere Basis, für die wir auch zukünftig eintreten müssen.